also die inoffizielle Nationalhymne der Vereinigten Staaten. This land is your land, this land is my land. Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Wir sind's wieder, Jens-Steffen Scherer und Dr. Bianca Brüggen. Wir sind Science-Slammer, kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es einfach, über Wissenschaft zu sprechen. Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wir fragen uns hier in diesem Podcast, wer sind eigentlich die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was vielleicht auch gerade nicht? Über diese und weitere Fragen wollen wir in diesem Podcast sprechen. Das machen wir aber nicht allein, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Und heute bei uns zu Gast ist Martin Butler, Professor für amerikanische Literatur und Kultur. Er forscht insbesondere zu Film, Musik und Populärkultur. Und was das jetzt mit YouTube, Memes und der Zukunft zu tun hat, das werden wir in dieser Folge herausfinden. Martin, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Lieber Martin, wir steigen auch direkt ein. Du hast ja ursprünglich mal Englisch und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert, und zwar in Duisburg. Erinnerst du dich gerne zurück an deine Zeit im Studium? Ja, das mache ich. Das war eine großartige Zeit. Also ich habe die Fächer studiert, die mir in der Schule irgendwie am meisten Freude bereitet haben. Vor allen Dingen deswegen, weil ich zwei großartige Lehrer in den beiden Fächern hatte, in der Oberstufe. Und im Studium fühlte man sich nicht nur an die Zeit zurückerinnert, sondern auch an den Wunsch immer wieder erinnert, auch mal so eine Lehrerpersönlichkeit werden zu wollen. Also das war die Motivation und ich habe die Zeit genossen, weil das auch noch eine Zeit war, die so am Rande von Bologna war. Also unsere Studienstruktur war noch nicht reformiert und man hatte noch relativ viel Freiraum und für mich war das eine absolut interessante, spannende, augenöffnende Phase in meiner sag ich mal, akademischen Sozialisation. Das hört man gerne, so soll es sein. Ja, also ja, weiß nicht, ob es so sein soll. Bei mir war es so. Und ich meine, klar hat man am Anfang auch Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Man strauchelt und man wird zurückgeworfen und man fragt sich dann auch an Punkten, an denen es vielleicht ganz ungünstig kommt, was das denn alles soll mit dem Studium. Gerade auch deswegen, weil uns am Anfang des Studiums gesagt wurde, also uns, das heißt den Lehramtsstudierenden, dass auf absehbare Zeit in Nordrhein-Westfalen gar keine Lehrerinnen mehr gebraucht würden. Und warum man das studiert und das hat auch gar keinen Zweck. Und wir waren in unserer Kohorte eigentlich der Überzeugung, dass wir es schwer haben werden auf dem Arbeitsmarkt, aber dann wendete sich das Blatt, wie das so im Lehramt und in dem Bedarf danach auch sein kann. Am Ende des Studiums gab es einen Arbeitsmarkt, der eben alles andere als gesättigt war, aber ich habe mich dann für was anderes entschieden. Genau, du bist dann nämlich an der Uni geblieben und hast 2007 über die Lieder des amerikanischen Volkssängers Woody Guthrie promoviert. Da wollen wir uns gleich in deiner Forschung noch mit beschäftigen, denn du beschäftigst dich ja auch heute noch mit der Musik. Um die Geschichte einmal kurz weiterzuerzählen, die Geschichte deiner Biografie. Du bist dann sehr, sehr früh schon Juniorprofessor geworden und das ging dann auch über in eine Vollprofessur 2016. Zu der besagten Professur für Amerikanistik. Mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war, okay, das passt natürlich sehr gut mit Englisch, mit dem Englischstudium zusammen. Braucht man oder hast du persönlich einen besonderen Bezug auch zu Amerika oder hat sich das einfach zufällig ergeben? Ja, einen besonderen Bezug hatte ich eigentlich vorher dazu nicht. Das hat sich über die Musik ergeben. Also ich habe ein Faible für Musik gehabt, habe auch in der Band gespielt, habe viel Musik gehört und dann habe ich irgendwann mit einem Dozenten von mir im Studium noch, der dann später mein Doktorvater wurde, über Bob Dylan gesprochen, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ich glaube, er hatte ein Seminar dazu angeboten, ich konnte aber nicht und dann kam er ins Gespräch und sagte, das wäre doch ein Thema, da müsste man eigentlich noch mehr machen und Naja, ich fand das deswegen interessant, weil ich einen persönlichen Bezug dazu hatte und bin dann eben über Bob Dylan zu Woody Guthrie gekommen, der auch vorhin schon erwähnt wurde. Und ich bin so eigentlich zur Amerikanistik gekommen, so über diese Musikschiene und die eigene Begeisterung für dieses Medium. Kannst du uns als Naturwissenschaftlern, die Steffen und ich ja nun sind, mal erklären, wie man denn über einen Volkssänger promoviert? Also man hört sich dann die Lieder an und schreibt, was man in den Texten sieht? Dazu gehört ein bisschen mehr. Man schreibt ja nicht nur darüber, worüber es in den Liedern geht, sondern man versucht herauszufinden, unter welchen Bedingungen diese Lieder entstanden sind, unter welchen historischen, sozialen, gesellschaftlichen Bedingungen die entstanden sind. In meinem Falle waren das die 1930er Jahre der Weltwirtschaftskrise. Und die Frage war eigentlich, wie diese Lieder bestimmte zeitgenössische Diskurse und Debatten verarbeiten. Ja, also wie die auf bestimmte politische Entscheidungen und Entwicklungen reagieren und das ist noch viel wichtiger, wie sie dann selber an Debatten teilhaben, indem sie eine bestimmte Position einnehmen, eine bestimmte Weltanschauung kommunizieren und so weiter. Also Lieder sind dann nicht einfach nur Entertainment, sondern die sind eine spezifische kulturelle Praxis, in der Bezug genommen wird auf Probleme der Gesellschaft, die aber gleichzeitig auch Stellung nehmen zu diesen Problemen in der Gesellschaft. Und wenn man das macht, wenn man da historisch arbeitet, und in meinem Fall war das so, dass eben eine ganze Reihe von Liedern des Woody Guthrie noch gar nicht gesichtet waren und erforscht waren, dann hat man auch eine Menge Archivarbeit vor der Brust, ne? Dann muss man versuchen, diese Lieder so gut es geht anklingen zu lassen in ihrem damaligen Kontext. Und was heißt das eigentlich, einen Folksong in den 30er Jahren zu spielen? Wer hört einem dazu? Was sind eigentlich die Zuhörerinnen und was sind die Themen? Wo kommen die Themen her? Und was macht dann dieser Song mit diesen Themen? Und dann kann man darüber promovieren. Bei uns ist es ja zur kleinen Tradition geworden in diesem Podcast, dass wir unsere Gäste immer nach ihrem größten Fail fragen. Und das wollen wir natürlich auch bei dir tun. Ist noch nicht mal auf die wissenschaftliche Karriere beschränkt, sondern ist ruhig weitergefasst. Was war bei dir so ein Moment, wo du gedacht hast, oh Mann, das ist mal so richtig schief gegangen und das hätte ich mir sparen können? Einer, der gar nicht so stark an die Institution Universität geknüpft ist, aber trotzdem mit meiner akademischen Qualifikation zu tun hat, war die blöde Tatsache, dass ich mal beim Partitionieren einer Festplatte die falsche Partition formatiert habe mit Teilen von Beiträgen, Teilen meiner entstehenden Dissertation und allen meinen bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen. Oh nein. Es ging nachher, also ich konnte vieles von dem hatte ich glücklicherweise ausgedruckt. Ich hatte kein elektronisches Backup. Ich hatte vieles von dem ausgedruckt. Einiges davon ließ sich irgendwie wiederherstellen. Ich habe dann Dinge eingescannt, abgetippt und versucht, den Stand wiederherzustellen. Hat ganz lange gedauert, vor allen Dingen, weil das einen Frustrationsmoment hatte, was mich erstmal niedergeschlagen hat. Und das war ein dummer Fehler. Und ein Fehler, bei dem man dann auch merkt, dass die Auswirkungen einen wirklich irgendwie existenziell beschäftigen, weil ich davon ausgegangen bin, dass das, was auf dieser Festplatte ist, das bin ich auch. Ja? Das habe ich geschrieben, das habe ich vorbereitet, das habe ich zurechtgelegt, davon zehre ich, das brauche ich, darauf kann ich aufbauen. Dann war das auf einmal weg. Ja? Und das war ein echter Fail. Und ich habe mich extrem über mich selbst geärgert und habe erstmal ein paar Tage gebraucht, um überhaupt konstruktiv darüber nachzudenken, was ich jetzt damit mache. Und ich habe dann eigentlich das meiste wiedergefunden. Also am Ende vom Lied war das behoben, das Problem zum großen Teil. Aber es war erstmal eine absolute, ja, wie sagt man da, Aporie, eine absolute dramatische Wendung in einer Phase, in der es eigentlich gut ging, ne? In der ich schon meine ersten Seminare unterrichtet hatte, Tutorien gegeben und dann hatte ich schon den ein oder anderen Aufsatz vorbereitet und eben die Dissertation schon relativ weit und zack, war vieles von dem weg. Das ist eine schöne Geschichte, also eine unschöne Geschichte, aber für uns ist sie jetzt schön, dass wir sie hören können. Und damit nicht nur du hier ein bisschen fällst, sondern auch wir, ist es jetzt wieder Zeit für das Fachwort des Tages, wo Steffen und ich ein bisschen rätseln dürfen. Denn jeder Gast bringt uns ja einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und wir müssen dann raten, was damit gemeint sein könnte. Was hast du denn für uns heute dabei? Ja, ich habe für euch heute dabei die Frage nach dem Unterschied zwischen extradiegetisch und intradiegetisch. Das wisst ihr sicher, das ist eigentlich also handelsübliche Begriffe, aber Sag doch sowas jetzt nicht vorweg. Okay, also es geht um diagetisch. diegetisch. Diegetisch. Ja. Extra- und intradiegetisch. Das ist eigentlich ganz leicht. Ich habe euch ja zwei Begriffe begeben, die ja zueinander in der Relation stehen. Also es ist eigentlich völlig Ja, einfach. okay, also innen und außen können wir schon mal klären, wenn man jetzt noch das Wort kennen würde. Dann sage ich jetzt mal, extra- und intradiegetisch ist, ich schätze jetzt mal, was Musikalisches. Und zwar in der Reihenfolge, wie die Noten bis zu einem bestimmten Punkt geschrieben sind, es ist dann entweder intradiegetisch, also in diesem Teil eine Information vorhanden, oder eben extradiegetisch, nämlich dann die Information, wenn man sich nicht das Musikstück selber anguckt, sondern der Kontext, in dem es geschrieben wurde. Das passt zumindest zu deinem Thema, Steffen. Was hast du dazu zu Ich sagen? find deinen Vorschlag erstmal sehr, sehr schön. Und ich mache mal das Fass auf, obwohl es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn ergibt, dass das was mit dem Zeitbezug zu tun hat. Je nachdem, ob ich intradiegetisch in der Gegenwart, in die gegenwärtige Zeit gucke, also das auf darauf beziehe, was ein aktuelles Musikstück aktuell auch bewirkt. Und extradiegetisch bezieht sich dann logischerweise entweder auf die Vergangenheit oder die Zukunft, auf jeden Fall das, was nicht in der Gegenwart liegt. Ich bin extrem beeindruckt von den beiden sehr komplexen und wunderbar eloquent vorgetragenen Antworten, die natürlich beide falsch sind. Aber Natürlich. also ich finde, ehrlich gesagt, den Anerkennungspreis haben sie verdient. Ne? Also nee, soll ich auflösen oder Ja, soll ich einen Tipp bitte. geben? Ich Ja, kann jetzt sind wir total gespannt. okay, nee, also es ist eigentlich ganz trivial. Die Diägese ist kommt aus dem Altgriechischen. Diägesis, das ist die erzählte Welt. Also das, was im Film erzählt wird, die Welt, die da entsteht, ist die Diägese. Und das Extradiegetische ist das, was außerhalb dieser Welt liegt, das Intradiegetische oder das Diägetische, das, was in dieser Welt liegt. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, und zwar Filmmusik. Ja? Ihr kennt diese Filmszenen, wo die Kamera schwenkt auf ein Radio und aus dem Radio ertönt ein Lied. Das Radio ist Teil der erzählten Welt und deswegen ist das auch ein intradiegetischer Sound. Entschuldigung. Ja, wenn dann dieses Lied, was da spielt, auf einmal nicht mehr aus dem Radio kommt, sondern da gibt es so einen Switch in der Tonbearbeitung und ihr hört das als Hintergrundmusik beim Abspann oder am Anfang oder wo auch immer, dann ist das extradiegetischer Sound. Das heißt, dieser Sound ist außerhalb der erzählten Welt platziert. Ja? Also das ist Okay, der Unterschied zwischen extra- und intradiegetisch. das heißt, das schließt auch die ganzen Soundtracks ein. Also Hans Zimmer arbeitet immer extradiegetisch quasi. Genau, also ich weiß nicht, ob er das immer tut, aber das, was er da komponiert als Filmmusik, ist, wenn es nicht aus einer Quelle kommt, die in der filmischen Welt sozusagen sichtbar ist oder als solche erkennbar ist, dann ist es extradiegetisch. Ja, sehr schön. Und bei Musik wollen wir auch direkt bleiben, denn wir widmen uns deiner Forschung. Wir haben auch eben schon mal darüber gesprochen, dass du in deiner Promotion dich sehr viel mit Musik beschäftigt hast und das auch nach wie vor tust. Und jetzt wollen wir noch mal bei dem guten Woody Guthrie ansetzen. Da möchten wir noch mal einmal tiefer reingehen und verstehen, was war das für ein Mensch? In welcher Zeit hat er gelebt? Du hast eben schon mal die 30er Jahre erwähnt, des 20. Jahrhunderts, muss man dazu sagen. Ja. Noch nicht, aber bald, in 10 Jahren muss man es dazu sagen. Was war das für ein Mensch und warum war der besonders spannend oder auch politisch? Ja, das, also was er für ein Mensch war, ist gar nicht so einfach zu rekonstruieren. Ich beschreibe mal die Geschichten, die es über ihn gibt und auch die biografischen und autobiografischen Schriften. Also er ist ja jemand, der im südlichen Westen, mittleren Westen der USA geboren ist, aufgewachsen ist, 1912 geboren und dann in einem zarten Alter von ungefähr 20, 22 in die Wirren der großen Depression gekommen ist. Das heißt, der Weltwirtschaftskrise. Und er hat halt dieses, so lautet zumindest die Erzählung, dieses Leid und das Elend dann in den Songs, die er geschrieben hat, aufgearbeitet. Er hat eine Menge Songs geschrieben, auch über andere Themen, religiöse Themen, Liebeslieder und so weiter und so fort. Aber er hat sich eben auch politisch auseinandergesetzt mit diesen Wirren der Weltwirtschaftskrise, die 1929 mit dem Börsencrash eingeläutet wird und dann das Jahrzehnt, das darauf folgt, in eine absolute Krise stürzt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Und deswegen ist Guthrie bekannt und auch von Bedeutung, nicht nur deswegen, aber vor allem deswegen, weil er eben diesen Missständen versucht hat, Ausdruck zu verleihen im gesungenen Wort. Und er ist auch deswegen von Bedeutung, weil der junge Bob Dylan dann in den frühen 60er Jahren auf Woody Guthrie Bezug nimmt, als ein Vorbild, mhm. eine bestimmte Rolle, die er auch einnehmen wollte. Es gibt also Fotos von Dylan, da sieht er genauso aus wie Woody Guthrie, zieht sich so ähnlich an und sorgt dann mit anderen Musikerinnen und Musikern für das sogenannte Folk Revival der 60er Jahre. Ist dann eine Zeit, in der der Sohn von Woody Guthrie, Arlo Guthrie, berühmt wird, bekannt wird. Aber Woody Guthrie ist eben eine wichtige Bezugsfigur für die amerikanische Protestlied-Tradition. Und vor dem Hintergrund verdient er Aufmerksamkeit. Er ist also viel weniger Leuten bekannt als Bob Dylan. Aber wenn man ein Lied nennt von Woody Guthrie, dann merkt man, dass es fast jeder kennt. Das ist This Land is Your Land. Also die inoffizielle Nationalhymne der Vereinigten Staaten. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island. Also das ist Woody Guthrie. Das typische Gitarrenlernelied. Genau, das ist Woody Guthrie. Und das wissen die wenigsten, aber das Lied hat es ja zu einigermaßen großer Bekanntheit geschafft. Mhm. Beschäftigst dich ja auch heute noch mit populärer Musik und wo wir von charismatischen Figuren sprechen. Ich als Elvis-Fan bin da ja auch eher retro aufgestellt. Was ist denn heutzutage populäre Musik? Klär mich da mal auf. Und inwieweit ist das relevant für uns? Ich würde sagen, Elvis spielt eine ganz große Rolle in der Entstehung von dem, was wir heute Pop nennen würden. Ja, da kommt es bei Elvis nicht unbedingt darauf an, was er singt, sondern wie er das singt, mit Hüftschwung und Gitarre einmal um den Körper wirbeln und so und mit kreischenden Mädchen, die von ihren Eltern zu den Konzerten begleitet werden. Das ist sozusagen was anderes als der Folk, ja, wo jemand auf der Bühne steht und wichtig ist, was da gesungen wird. Und bei Pop, würde ich sagen, geht es eben viel um die Typen, die da auf der Bühne stehen. Wir wissen, du beschäftigst dich auch genau mit den Kanälen, die da wichtig sind. Was sind denn deiner Meinung nach die relevantesten Kanäle, über die populäre Inhalte konsumiert bzw. auch vermittelt werden aktuell? Also YouTube kennt natürlich jeder. Ja, also es ist konjunkturell, glaube ich, unterschiedlich. Ja. YouTube gibt es ja wirklich schon lange und nichtsdestotrotz ist es eine wichtige zentrale Plattform geblieben. Es gibt andere Video-Austausch- und also Sharing-Plattformen, aber auch solche Plattformen wie Instagram, die dazu führen, dass es plötzlich Leute gibt, die zu dem werden, was in der Forschung mit Mikro-Celebrities bezeichnet wird, also zu Stars oder sich selber sozusagen zu Stars oder Star-Persönlichkeiten montieren. Ja? Also da gibt es Leute, die machen Unboxing-Videos oder die machen irgendwelche Tutorials, Make-up-Tutorials zum Beispiel, die gewinnen extrem an Popularität und die Algorithmen von YouTube sorgen dafür, dass solche Mikro-Celebrities dann auch tatsächlich mit diesen Kanälen Geld machen können. Ne? Und sodass sowas wie YouTuber tatsächlich schon zu einem Berufsprofil geworden ist, mit dem man da einen völlig neuen Arbeitsmarkt bedienen kann. Ich will nicht sagen, dass da alles Arbeit ist und dass da sozusagen es nur um kapitalistische Verwertungslogik geht, aber gerade bei YouTube sieht man, dass es ein Kanal ist, mit dem Leute Geld machen und für den Leute arbeiten. Also mit Leuten meine ich nicht die, die bei YouTube arbeiten, sondern die, die diese Plattform nutzen, um ja Kultur zu produzieren und diese Kultur auszustellen und versuchen die, seien das jetzt diese Tutorials oder Unboxing-Videos oder Testberichte oder, das an möglichst viele Nutzerinnen weiterzugeben. Das muss man vielleicht einmal kurz erklären. Unboxing-Videos, das sind Videos, wo Leute einfach Dinge auspacken und dann das Produkt neu vorstellen. Ob das jetzt ein neues Paar Schuhe ist oder Schmuck, ganz egal, richtig? Ja, das ist gut, dass du das sagst mit dem Erklären. Ne? Man kommt ja in so eine jargonlastige Sprachschiene, wenn man über die Dinge redet, die einen begeistern, und dann vergisst man ab und zu, dass man auch Dinge erklären sollte, die voraussetzungsvoll sind. Ja, danke für den Hinweis. Das ist gut und wichtig. Diese YouTuber, unter anderem Kulturschaffenden im weitesten Sinne, die beeinflussen natürlich auch unsere Gewohnheiten. Und auch das haben wir eben schon mal anklingen lassen, dass das, was es zum Beispiel an Musik oder Film gibt, nicht nur in einem bestimmten Kontext spielt, sondern diesen Kontext oder auch die Gesellschaft mit beeinflusst. Also bestes Beispiel für mich ist, wenn ich morgens ins Bad gehe, geht als allererstes auch das Radio an. Und da beeinflusst natürlich der Radiosender, den ich da vielleicht irgendwann mal eingestellt habe und seitdem nicht mehr geändert habe, natürlich sehr, sehr stark, was ich auch mitbekomme von der Welt und was ich denke. Und insofern wird einem da sehr schnell bewusst, wie mächtig diese Medien dann eigentlich sind. Wenn du dir das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht anguckst, wie gehst du sowas an? Wie analysierst du sowas? Ja, das ist gar nicht so einfach, und das hat zwei Seiten. Man kann einerseits Leute befragen, wie sie etwas gelesen, verstanden, gesehen, gehört haben. Das wäre aber nicht das, was ich mache als Kulturwissenschaftler, sondern das wäre vermutlich etwas, was empirische Sozialforschung macht, also Soziologen, Ethnografen und so weiter. Ich würde mir eher die Strukturen des Textes angucken. Also wie funktioniert zum Beispiel ein Film? Wie erzählt eine Fernsehserie? Was macht die Serie, um uns emotional anzusprechen? Ja, welche ästhetischen Verfahren werden eigentlich benutzt, um Spannung zu erzeugen? Ja, oder um Horror zu erzeugen? Oder um eine politische Meinung kundzutun, ohne dass wir das merken? Ja, also wie wird ein Inhalt aufbereitet und dargestellt, sodass damit verbunden ist, das Potenzial, Einfluss zu nehmen, zum Beispiel auf Formen der Wahrnehmung? Und damit meine ich die Form der Wahrnehmung von Leserinnen, von Zuschauerinnen und so weiter. Mich interessiert also nicht so sehr, oder auch einerseits, dass der Gegenstand, was da vermittelt wird, wovon handelt der Film, wovon handelt der Roman, was ist das für ein Thema. Aber es geht vor allen Dingen auch darum zu fragen, wie wird eigentlich etwas dargestellt? Ja? Welche Mittel nutzt der Roman, um uns zum Beispiel 9/11, also den 11. September, näher zu bringen? Ja, und das Trauma, was damit verbunden ist. Was kann die Literatur leisten? Was kann der Film leisten? Was kann die TV-Serie leisten? Was zum Beispiel andere Medien, die Tageszeitung oder die Nachrichtensendung, nicht leisten können? Und das ist etwas, was ich mir anschaue. Und eine Antwort auf diese Frage nach, was kann das leisten, ist, dass Literatur, Film und Serien und so weiter den Raum der Fiktionalität nutzen. Also Dinge denken können, Dinge ausgestalten können, die schlicht nicht real sind, die aber trotzdem Bezug haben zur realen Welt, weil sie bestimmte Referenzen aufnehmen, bestimmte Figuren da auftauchen, zu denen man eine Beziehung aufbauen kann und so weiter und so fort. Trotzdem haben sie so eine Art Erprobungsraum aufgespannt, in dem Dinge passieren, die es nicht gibt, aber die uns trotzdem dazu anregen, drüber nachzudenken, what if, ja, was wäre wenn? Da sind wir schon wieder bei deiner nächsten Stellung. Und zwar bist du stellvertretender Direktor des Zentrums Genealogie der Gegenwart. Und du hattest gerade schon mal Politik und Selbstwahrnehmung angesprochen. Und an dieser Stelle geht es ja so ein bisschen darum, wie sich heutige oder eben auch vergangene Gesellschaften selbst wahrnehmen und der Zusammenhang von Selbstwahrnehmung und wie das die Zukunft beeinflusst. Du sagtest jetzt gerade schon mal, es muss nicht mal echt sein, es kann auch eine Utopie oder eine Fiktion sein, trotzdem beeinflusst es die Zukunftsvorstellung. Und auch die Politik hat ja immer was mit dem Gestalten der Zukunft zu tun. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen erzählen. Ja, das ist unser Anliegen in dem Zentrum, insbesondere in dem Promotionsprogramm Gestalten der Zukunft. Da geht es uns wieder interdisziplinär um die Frage, was eigentlich Erzählungen von der Zukunft mit uns im Hier und Jetzt machen. Also wenn ich zum Beispiel die Zukunft des Automobils mir angucke in bestimmten Flyern von Automobilherstellern oder die Zukunft vom Krankenversorgungssystem in der Bundesrepublik oder sonst. Da gibt es ja bestimmte Ideen, wie das sich entwickelt. Und die Frage, die wir uns stellen, ist erstens, wo kommen diese Ideen her? Wer erzählt diese Ideen eigentlich? Wer ist dazu autorisiert, legitimiert? Und was machen diese Ideen zum Beispiel vom Elektroauto oder vom Pflegeroboter eigentlich mit unserem Handeln im Hier und Jetzt? Ja? Oder die Idee vom allmächtigen Algorithmus, der uns irgendwann unsere Handlungsfähigkeit, unsere Autonomie beraubt. Was ist das für eine dystopische Zukunftserzählung? Wo kommt die her? Und wie werden in dieser Erzählung unsere Ängste und Sorgen jetzt gerade im Zuge der Digitalisierung vermittelt? Ja? Welche Schreckgespenste malen einige an die Wand, während andere sagen, Digitalisierung, das bringt uns in eine rosige Zukunft, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben? Und unsere Frage ist dann eben auch, welche Wirkkraft haben solche Erzählungen über das, was noch gar nicht ist? Kannst du das einmal konkret machen? Was wären denn jetzt Beispiele, die deiner Meinung nach da, ja, ob es jetzt eine Dystopie oder eine Utopie ist, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Meinung haben und wahrscheinlich unser Denken in der Zukunft beeinflussen wird? Also wenn man zurückblickt, dann denke ich jetzt direkt an so Filme wie 2001, Odyssee im Weltraum oder Star Trek auch. Ganz genau, ja, das wäre ein Beispiel. Ich hätte jetzt Blade Runner genannt oder auch, ich weiß nicht, wie heißt das, der Film mit Will Smith und der künstlichen Intelligenz. Da geht es um eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät. Also eigentlich künstliche Intelligenz, die zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird und an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt X ein Eigenleben entwickelt, überwacht, kontrolliert. Und das ist der Punkt, an dem, da würde ich argumentieren, die Fiktion unsere Angst vor einem solchen Szenario expliziert. Also da wird sichtbar, wovor manche sich fürchten. Und dann wird natürlich auch unsere Vorstellung davon, dass und was der Algorithmus eigentlich leisten kann und warum er so bedrohlich sein könnte, davon geprägt. Also solche fiktionalen Darstellungen sind kulturell wirksam, indem sie unsere Auffassung von dem, was Digitalisierung ist, prägen. Auch sehr schön umgesetzt, zum Beispiel in dem Computerspiel Detroit Become Human, wo eben die Androids, die Androiden, die den Menschen eigentlich dienen und Arbeit abnehmen sollen, dann auf einmal ein Bewusstsein entwickeln. Und wie viel Bewusstsein passt in eine Maschine? Genau, und das sind die Vorstellungen von Zukunft, von möglichen Zukünften, die würde ich nicht von der Hand weisen und sagen, ja, das ist ja nur Fiktion. Ich würde sagen, ja, gerade weil es Fiktion ist und deswegen bestimmte Zukunftsszenarien entwickeln kann, und weil es populärkulturell so stark rezipiert wird oder als Populärkultur rezipiert wird, ist es unglaublich wirkmächtig und man sollte sozusagen die Potenzialität darin, unsere Wahrnehmung dann entsprechend zu verändern, nicht unterschätzen. Und da setzt unser Anliegen an, zu überlegen, wer macht diese Entwürfe, was machen diese Entwürfe mit uns und wie sind die so gestrickt, dass sie eine bestimmte Zukunft suggerieren und die andere Zukunft, die alternative Zukunft vielleicht ausschließen oder gar nicht so realistisch erscheinen lassen. Und das ist für meine Begriffe ein ganz interessantes Unterfangen, sich nicht so sehr auf die Vergangenheit zu konzentrieren und zu sagen, ja, aus der Vergangenheit lernen wir für die Gegenwart und wir orientieren unser Verhalten daran, sondern zu sagen, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir unsere Aufmerksamkeit der Zukunft widmeten und uns überlegen, wie unser Handeln eigentlich davon geleitet wird? Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu den Elektroautos, da werden bestimmte Visionen von Autodesignern und bestimmte Ideen von Klimaneutralität an einem bestimmten Zeitpunkt X werden Ausgangspunkt für politische Entscheidungen im Hier und Jetzt. Ja? Also politische Entscheidungen jetzt werden geleitet durch Zukunftsentwürfe. So soll es sein. Und um das zu erreichen, müssen wir das und das jetzt tun. Und diesen Zusammenhang schauen wir uns an. Ich bin ja Fan von The Big Bang Theory. Und in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich selbst gefragt, inwiefern The Big Bang Theory mein Verständnis von Wissenschaft vielleicht auch geprägt und verändert hat und inwiefern es auch als Wissenschaftskommunikation gedient hat, was erstmal nur als witziges Fachwort daherkommt und man freut sich irgendwie als Jugendlicher, wenn man das auch sagt, verfolgt ja auch vielleicht einen tieferen Sinn. Ja, ich weiß gar nicht, ob das einen tieferen Sinn braucht, aber ich finde die Beobachtung, dass gerade The Big Bang Theory da etwas tut, was vielleicht einen Fachdiskurs gar nicht leisten kann, aber auch nicht leisten will, das finde ich eine gute Beobachtung. Ja, was passiert eigentlich in Big Bang Theory? Da wird wissenschaftliches Wissen kommuniziert. In der Tat könnte man über eine Form von Wissenschaftskommunikation sprechen, die vielleicht gar nicht beabsichtigt ist, als Wissenschaftskommunikation zu fungieren. Aber die Serie verändert ja möglicherweise das jeweils individuelle Bild von Wissenschaft, das man so hat, ja, und reproduziert natürlich auch klischeehafte Typen, ja, der Wissenschaft. Also die Figuren von Nerd und Geek, die gibt es ja da zuhauf. Und das sind wichtige Facetten von Wissenschaftskommunikation durch populärkulturelle Ausdrucksformen, die man nicht unterschlagen sollte in ihrer Wirkkraft. Also es gibt sozusagen einmal eine institutionalisierte Wissenschaftskommunikation, die sich darum bemüht, Wissenschaft verständlich zu machen, Wissenschaft sozusagen zu teilen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch nutzbar, verstehbar zu machen in allererster Linie. Aber es gibt eben auch diese Kommunikation über Wissenschaft in so einer Serie. Ob das jetzt Big Bang Theory ist oder andere, sei mal dahingestellt, aber gerade diese Serie ist ja nicht nur eine Kommunikation über Wissenschaft und wissenschaftliches Wissen, sondern auch über den Wissenschaftsbetrieb. Ja? Die arbeiten an der Universität und so weiter, schreiben an irgendwelchen Arbeiten und man erfährt eine ganze Menge über den gesamten Betrieb der Akademie. Also ein ganz interessantes Beispiel. Lieber Martin, wir kommen zum Ende, aber bevor dann wirklich Schluss ist, wollen wir dich natürlich zum Abschluss noch fragen, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben? Was du für dich gelernt hast auf deinem bisherigen Weg? Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber in der Tat lernt man nie aus. Ja? Also diese Idee vom lebenslangen Lernen, die auch in unserer Lehrkräftebildung ja zentral ist, die finde ich gut. Und ich habe das auch immer wieder erfahren, dass die Schritte, die man macht auf dem akademischen Weg, da kann man ins Stolpern geraten, da kann man ins Straucheln geraten, aber man lernt und dieser Lernprozess ist auch ein Prozess, der einen persönlich weiterbringt, wie ich finde. Und ich kann mich nur glücklich schätzen, dass ich eine Umgebung habe, in der ich das Lernen sozusagen so zentral in meinem Beruf ausüben kann. Das machen andere auch, aber ich habe auch noch die Chance, zu vermitteln und in den Dialog zu treten mit anderen, mit vielen anderen, denen ich dann hoffentlich eine Hilfe sein kann, ihren eigenen Lernweg zu finden. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank, Martin. Auch wir sind glücklich darüber, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.